In irischen oder deutschen Vierteln war ein in den Polizeidienst übernommener Landsmann oft ein Grund zum Feiern. Doch nicht in Little Italy. Nach Ansicht vieler hatte Petrosino sich den Unterdrückern in der neuen Heimat angeschlossen. Er war geboren als Contadino, merkte ein sizilianischer Amerikaner später an. Auf Seiten der Fremden polizeilich gegen die eigenen Leute vorzugehen, war ein schlimmer, vorsätzlicher Affront, den man ihm nicht leicht vergaß. Petrosinos Verhalten kam einem beleidigenden Verstoß gegen die Sitten gleich, einer Infamia, die nach Strafe verlangte. In den Augen der Sizilianer hatte Petrosino eine Art erweiterten Ordine della Familia verletzt, indem er ganz offen Partei gegen seine Landsleute ergriff, um seine eigene Stellung zu verbessern. Nach Ansicht einiger Süditaliener hatte Petrosino den Weißen seine Ehre verkauft. Obgleich die Italiener als die letzten und ärmsten der Westeuropäer nach Amerika gekommen waren, fehlte es ihnen nicht an Selbstvertrauen oder Heimatliebe. In vielerlei Hinsicht hielten sie ihre mitgebrachte Kultur der amerikanischen überlegen. Jeder Italiener hatte die Pflicht, sie zu ehren. Petrosino jedoch hatte einen Weg gewählt, der vielen Süditalienern schwer fiel. Aus vollem Herzen hatte er die Verheißungen des neuen Landes angenommen und sich dessen Werte zu eigen gemacht. Die hasserfüllten Blicke seiner Landsleute müssen ihn schockiert haben. Auf den Straßen Little Italys als Infame bezeichnet zu werden, als Spitzel und Verräter, sollte ihn auf ewig schmerzen. Mit Petersilie schmeckt die amerikanische Polizei zwar besser, so lautete ein Bon mot über den jungen Cop, aber sie liegt trotzdem schwer im Magen. Viele Italiener wussten auch, dass die Kolonie dringend italienische Polizisten benötigte und waren stolz auf Petrosinos Leistung. Doch andere schickten ihm einen Strom von Drohbriefen, die mit der Zeit so besorgniserregend wurden, dass Petrosino sich eine neue Bleibe suchte. Er fand eine kleine Wohnung in einem irischen Viertel und zog mit seiner bescheidenen Habe um. Dass ein alleinstehender Mann die Kolonie verlässt, um unter Fremden zu wohnen, war unter Italoamerikanern so gut wie unvorstellbar. Petrosino war dadurch selbst als Straniero gebrandmarkt, als Fremder, der bei den blassen, undurchschaubaren Iren lebt. Allein und fort von der Familie zu sein, war fast so, als existiere man überhaupt nicht mehr, als sei man ein Sacco Vacante, ein leerer Sack, wie die Sizilianer sagten, ein Nudo Miscato Cunienti, ein Nichts und Niemand. Doch Petrosino hatte schon früh seine Bereitschaft bewiesen, mit den Traditionen zu brechen, die das Leben im Mezzogiorno jahrhundertelang beherrscht hatten. Für seinen Aufstieg war er bereit zu gehen.